Telekom-Fernsprecher Hermannstraße gegenüber 25 an Radio Apore. Zu meiner derzeitigen Ausrüstung gehört ein Kronkorken ohne Markenaufschrift, etwas abgezupftes, etwas abgezupfte Pfefferminze, also Pfefferminzblätter, die hier abgezupft auf dem Fußboden liegen, sowie ein mit schwarzem Edding an die Kabinentür aufgetragener Spruch mit dem Text: Terror ist Türkei, raus nach Kurdistan. Ansonsten hier in der Hermannstraße, außer einer herbstlichen Morgenstimmung, keine besonderen Vorkommnisse. Ahoi.